Nichts, also nichts, außer immer wieder dabei sein, wieder mitmachen und mitgewinnen. Immer wieder dabei sein. Allein dabei, wir haben wieder großartige Möglichkeiten, ganz tolle Maskottchen. Ganz tolle Gewinne hier vorne wieder rausholen heute, 5 Stück zu einer einzigen Mark. Greifen Sie zu, machen Sie jetzt wieder rausziehen. Sie können Sie jetzt hier vorne wieder gewinnen. Wir haben jetzt. Und immer wieder dabei, Gewinne, Gewinne, Gewinne, Gewinne, Gewinne, Gewinne, Gewinne, Gewinne, Gewinne. Links sind unsere Kriegsauswahl. Da können Sie jetzt hier vorne wieder rausziehen. Vielleicht gehen wir links hier rein, ne? So. Ja, du kannst verlieren. Meine Damen und Herren, bringt immer gute Preise und reelle Gewinnchancen für Sie. 1000 Punkte. Also Sie sollten immer die Zahlen sammeln, ja, 1000. Nein, es sind 2000, die Puppe. Hier, 1000 Punkte, der nächste Dicke. Donnerwetter, da geht auch eins nach dem anderen raus. So, hallo, Durchsage an alle Kunden. Wer heute den Yoga zieht, hat nicht 3000, sondern hat 6000 Punkte gewonnen. Jeder Yoga ist nicht 3000, sondern 6000 Punkte. Also folgedessen auch ein Papa Bär heute. Das ist unser Dankeschön an Sie. Jawohl. Also jeder Yoga ist auch 6000 Punkte wert, nicht 3000. Das ist unser Dankeschön an Sie, Freunde des Gewinnens, Freunde von Ahren, Freunde vom rollenden Kaufhaus. Und da haben wir wieder so einen Dankeschön-Preis. Sehen Sie, das wäre normalerweise 3000 Punkte wert, das Mosch Yoga. Wissen Sie ja, brauche ich ja nicht sagen, 9 Tage war das 3000 Punkte. Meine Direktion hat heute gesagt, 25 Jahre hier, ihr habt wunderbar mitgemacht, also machen wir Yoga als Dankeschönpreis, legen wir von uns aus noch 3000 Punkte dazu und gibt es auch den Superbär, den Papa-Bär, den Yogi-Bär. So, nächster Yogi-Bär. Ein hellen, ein hellbraun, dunkelbraun oder einen schwarzen. Wieder einer. Wollen wir den mit weißen oder mit orangenen Latz? Mit der weißen Brust hier. Wieder so ein Dankeschönpreis. Donnerwetter. Da geht dann einer nach dem anderen raus. Aus der Bierenbude, aus dem Bierenladen. Sehen Sie, Leute, das ist die Bierenbude, das ist Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Yogi Bär, Super Bär. Das ist ja toll. 500 Punkte für ihn. 500 Punkte und 500 Punkte für Sie. Donnerwetter, Donnerwetter, da geht auch eins nach dem anderen raus, Leute. Dankeschön, Preise heute für Sie. Das ist wirklich so schön. Ja, das müssen wir mal sammeln, ziehen lassen da drin. Ja. Das ist die Frau. Bist du jetzt nicht böse, wenn ich sage, sie müssen mal 10 Minuten das Jahr machen? Denn so habe ich einen Kontrolldienst. Und ich sage, da ist die Leine, der wäre gleich da, ich bin so aus. Und ich bin so jetzt raus. Ich bin so gut für Anfang. Und ich habe 3000 Punkte. Also auch ein großes Bau. Oder mit der 500 Punkte für die nächste Gewinner. Das ist ja gut, das ist ja klasse. Die Bierenbude. Und jetzt das Geländer zu gewinnen. Mit der Kamera mit. Und 20 Euro natürlich von dir. 22 und so. Jetzt geht's noch mal ins Zentrum. Yeah. noch mehr rein. Wer spielt hier mit? Der Weiß sein Mitgewinnern, alles wieder nachsetzen dir. Nächste Auswahl, Damen und Herren. Nächstes große Spiel da oben abgeben hier. Kommen Sie, gewinnlose Auswahl, wir sind da. Machen Sie bitte gereicht, 50 wieder zu, gewinnen Sie wieder Spiele zu einer Linke, sonst ist es wieder. Sinklose 250, bitteschön. Auswahl, wir sind gewinnlose da. Name ist doch mal da, Linke, wo spielt hier mit? Meine Damen und Herren, jetzt zeige ich Ihnen etwas umsonst. Ein kleines Zauberkunststück, eine Illusion zu Ihrer Unterhaltung hier draußen, ein Ausschnitt aus unserer Show. Ich darf Sie aber bitten, vorher mal ein kleines bisschen nach vorne zu kommen, denn es macht keinen Spaß, vor der leeren Straße hier draußen aufzutreten. Wir machen das hier oben nicht aus Hobby, sondern wir möchten Sie mit diesem Ausschnitt aus unserer Show für unser Programm interessieren und zeigen Ihnen erstmal etwas umsonst. Das ist nett, Dankeschön. Nachmachen bitte auf die Fernseher da drüben. Darf ich bitten, etwas näher zu kommen? Sie sehen und verstehen alles viel besser. Ich habe hier ein simples 10-Pfennig-Stück und das soll ca. 20 cm über dem Fußboden schweben, nach rechts, nach links, wohin Sie wollen. So, Achtung! Das ist ein ganz tolles 10-Pfennig-Stück hier. Das habe ich von einem alten Zauberer bekommen und das lasse ich jetzt schweben. Etwas näher kommen, bitteschön. So, nichts in der Hand, kein Klebstoff, nichts. Bitte schön, kommen Sie bis zur ersten Stufe hier. So. Nichts in der Hand, kein Klebstoff, kein Magneten, nichts. Und Sie denken ja doch alle an faulen Zauber hier. Darum möchte ich das 10-Pfennig-Stück vorher mal umtauschen, denn ich mache das mit jedem x-beliebigen Groschen. Bitte schön, wer hat denn mal einen Zehner für mich? Ja, das ist nett. Können Sie das mal nehmen, junger Mann, ja? Sie bekommen meins. Dankeschön, ist auch recht. Können Sie mal raufkommen, junger Mann, bitte? So, prima. Ich möchte Sie bitten, hier stellvertretend für das ganze Publikum mal das wachsame Auge zu sein. Sie haben natürlich freien Eintritt. Sind Sie allein oder in Begleitung? Und wer ist Ihre Begleitung, bitte? Drei Personen, ja? Prima, Sie haben natürlich auch freien Eintritt, ist doch klar. So, stellen Sie sich mal hier zwischen, bitte. So, wunderbar. Hier mal stehen bleiben. So, Damen und Herren, Sie sehen in unserer Show Europas jüngsten Yogi. Sein Körper wird auf der Bühne den unglaublichsten Belastungen ausgesetzt. Und Sie alle ohne Ausnahme werden staunen und sich fragen, wie kann ein Mensch das aushalten? Diese Darbietung hat aber nicht genug damit. Adelina, was mit Ihrem Körper in Berührung kommt, brennt vor Ihren Augen im wahrsten Sinne des Wortes, denn wir werden auf der Bühne sogar versuchen, durch bloßes Berühren auf der Haut dieser jungen Dame eine Fackel zu entzünden. Darum muss natürlich vorher aus Sicherheitsgründen das brennbare Material von Ihrem Körper entfernt werden. So steht sie vor Ihnen und Sie werden sich fragen, wie ist das möglich? Wir zeigen es in unserer Show. Dann präsentiere ich Ihnen fliegende Untertassen am laufenden Band. Eine Gaudi für Jung und Alt, für Groß und Klein. Und dann kommen wir zum Höhepunkt unseres Programms, zu diesem jungen Mann hier. Kommen Sie mal nach vorne. Sie können Spaß verstehen, ja? Das ist gut. Das mit diesem 10-Pfennig-Stück war nur ein Trick, um einen jungen Mann aus Ihrer Mitte hier raufzuholen. Sie sind mir nicht böse, nein? Machen Sie einen Spaß mit? Ich verspreche Ihnen, dass es ein Spaß ist. Einverstanden? Trauen Sie sich zu, für ein paar Minuten hier in unserem Harem den Pascha zu spielen. Kein Problem, ne? Haben Sie schon ein bisschen Erfahrung mit Frauen? Ja? Schon mal eine Frau geküsst? Nein? Was soll ich Ihnen glauben? Sie wollen es ja nur nicht verraten. Als Pascha brauchen Sie natürlich eine sogenannte Lieblingsfrau. Suchen Sie sich eine aus, bitte. Was glauben Sie, was Sie jetzt beneidet werden, Ihrer Mann? Sie schauen aber sehr lange und sehr genau hin. Wollen Sie mal Metzger werden? Bitte schön, Inga-Lise, mal hier den jungen Mann einhaken. So. Und die junge Dame begleitet Sie ins Innere der Show. Jetzt kommt das Wichtigste. Unsere Damen tanzen auf der Bühne einen orientalischen Bauchtanz. Und ich möchte Sie bitten, der Schiedsrichter zu sein. Trauen Sie sich das zu? Ja? Sie sagen mal, welche Dame den besten Bauchtanz macht. Haben Sie Ahnung? Haben Sie schon mal gesehen? Irgendwo? Fernsehen oder Film oder so? Ja? Zeigen Sie mir doch bitte, was Sie unter Bauchtanz verstehen. Dann schon ein bisschen mit dem Hüften. So ein bisschen im Kreis herum. Und ja, los, machen Sie mal. Mit den Hüften machen. Dann immer so im Kreis herum. Die Grana Kermes war für uns hier ein Riesenerfolg. Darum können wir uns heute erlauben, Ihnen dieses Angebot zu machen am letzten Tag. Pro Person zweimal. Kommen Sie da, Uli, jetzt mal weiter. Also andere Jokes sind lieber besser, aber der Luft hat besser. Wir fangen an. Ich habe eine Zürcher, die Miete zu tun, glaube ich, ne? Ja. Und da Dinge drauf, die man noch nicht Brazen. Kommen Sie nur, holen Sie die Auswahl, es wird gewonnen. Thank you. Jetzt die nächste Aussage. Der nächste Hauptreferent, der muss sich auch gleich wieder melden. Ja, das geht immer wieder schnell. Machen Sie mit. Es wird geräumt, Herrschaften. Alles, was Sie sehen, können Sie auch tatsächlich gewinnen. Nur nicht sagen, dass so rüberlaufen. Ich erwarte noch die große freie Auswahl. Das nächste Ass muss ich gleich wieder melden. Herzass, Pikass oder ein Kreuzass. Immer wieder große freie Auswahl. So, machen Sie mit. Sind Sie jetzt wieder dabei, Herrschaften? Gehen Sie nicht so achtlos an dem Glück vorüber. So, alles, was Sie hier sehen, können Sie auch tatsächlich gewinnen. Es steht nichts zur Schau, nichts zur Dekoration. Sind Sie Mitspieler, sind Sie Mitgewinner, Herrschaften? Ist nur mal richtig Krabbel hier. Krabbel, Krabbel, hinten vorne, oben und rechts und links. Hallo, die nächste Auswahl. Auswahl heißt jetzt aussuchen. Das heißt immer wieder wünschen und wählen, was Sie gerne haben möchten. Ich erwarte noch den Hauptreffer, Herrschaften. Es wird gewonnen. Gewinne, gewinne, gewinne, Herrschaften. So, die große freie Auswahl, wer hat sie jetzt wieder, das nächste Ass, bitte. Wer zieht den nächsten Hauptreffer heraus? Habe ich auch die 21? Ja, das geht schnell hier, machen Sie mit. Die 21, das ist ja immer wieder der Hauptreffer. Zählen Sie einfach mal die Punkte zusammen. Wenn Sie 21 Punkte haben, können Sie immer wieder aussuchen. Dann können Sie immer wieder wählen. Das geht immer wieder schnell, Herrschaften, wenn ich auch nicht vorüberlaufen. Es wird immer wieder gewonnen. So, was hier? Wer zieht den nächsten Hauptreffer heraus, Herrschaften? Nur nicht so achten, so überlaufen. Sind Sie mit Spieler? Thank you. Hallo, auf geht's! Karneval in Rio. Der neue große Lachschlager für den Besuch der ganzen Familie. Jetzt geht es wieder los. Jetzt geht es wieder rund. Es werden wieder Tränen gelacht. Es bleibt kein Auge trocken. Alles außer Rand und Band vor Vergnügen. Alles jubelt, alles freut und amüsiert sich. Ein tolles Amüsement. Ein harmloses Vergnügen. Ein Spaß für die ganze Familie. Für alt und jung, für groß und klein. Ein völlig neues Fahrvergnügen mit vielen tollen neuen Überraschungen. Hören Sie die Begeisterungsstürme. Hören Sie die Lachsalven. Hören Sie den Jubel der Besucher. Das sagt Ihnen mehr als 1000 Worte. Und das ist immer wieder unsere beste Reklame. Immer wieder unsere beste Empfehlung. Immer wieder ein Zeichen und ein Beweis, dass Ihnen hier etwas geboten wird. Der Jubel der Besucher ist unsere beste Empfehlung. Die Originalübertragung aus dem Inneren ist immer wieder der beste Beweis, dass Ihnen hier etwas Neues und etwas Gutes geboten wird. Kommen Sie, wenn Sie lachen wollen. Kommen Sie, wenn Sie sich amüsieren wollen. Karneval in Rio. Das ist das schönste Vergnügen für die ganze Familie. Denn wir haben für jeden etwas bereit. Für jeden Geschmack ist gesorgt. Jeder kommt hier auf seine Kosten. Wieder ein einziges Los, ihr Freunde, wieder die nächste freie Aussage. Ihr dürft aussuchen, ihr zwei. Jawohl, ihr dürft aussuchen. Hallo. Hallo, hallihallo. Ihr dürft auswählen. Ihr dürft aussuchen hier aus unserem Gewinnprogramm hier. Guck mal hier, Freunde. Spitzenlasse. Diesen großen da mit dem schwarzen Latz zu einem dunklen. Dunkelbraun. Jawohl, kriegt er von mir. Jawohl, solange der Vorrat reicht, mein Mutter. Gibt es ja diese Aussagen, gibt es ja diese Gewinne. Ist der richtig? Ist der dunkel genug? Hört mal hier, jawohl, der ist dunkel genug. Riesenhaft, Freunde. Qualitätswaren Ausspielung, alles zum kleinen Einsatz bei. Schaut mal hier, wieder ein und noch ein hier. Oh. Hört mal hier, Arme auf. Sag mal eure Arme auf. Hört mal hier, jawohl, Arme. So ist das richtig, so ist das richtig. Eins, zwei und ab. Hört mal hier. Wieder freudestrahlende Kinderaugen. Das gibt's da drüben, bitteschön. immer wieder bei diesen Versand, bei diesen Gewinnen, bei diesen Auswahl, meine Mutter. Jawohl, guck mal an hier. Da schlägt ein jedes Kinderherz noch einmal höher hier. Staatlicher Sanja, Freunde. Immer wieder die Auswahl hier heute zum ganz kleinen Einsatzpreis. 35 Pfennig gewonnen. 30 Pfennig Einsatz nur für Ihre nächsten Treffer, für Ihre nächsten Gewinn hier, für die nächste absolute freie Auswahl hier, Freunde. Ja, dann wollen Sie alle mal mitspielen, alle jetzt mal ganz schnell mit dabei sein hier. Hier vorne sehen Sie selbst unsere Losverkäufer, sind wieder mit neuen, frischen Losserien unter Ihnen. Wir haben wieder alles jetzt verlassen drin hier. Was lecker? Ja? Was lecker? Was habt ihr denn gegessen? Was Reibekuchen? Ach du lieber. So, jetzt mal mit dabei sein. Aber ganz schnell mitgewinnen hier beide. Ganz schnell aber Anteil mitgewinnen jetzt hier. Riesenhaft schon die Treffer, die nächsten Aussagen, die weiteren gewinnen jetzt hier. Ach du lieber, nein, da hört man an hier. Auf dem Gesicht die verrosteten Mülleimer, da hört ihr das an. So, Achtung, da machst du die weiteren Treffer, die weiteren gewinnen aber einmal dann. Die nächsten Auswahl hier, jedes Los mit den 5000 Punkten ist dann wieder die nächste absolute freie Auswahl. Jetzt wieder mal sein, jetzt für mich spielen. Man kann ja zuschauen und mitfahren. Im Fernsehen sieht man es ganz genau. Man kann zuschauen und selbst mitfahren im Motor. Auf geht's hinaus hier. Fahrt wäre Einlass. Die Anschauung von anderen Fahrern mit hier. Menschen kleben an der Sehnsucht im Motor. Zuschauen kann man und selbst mitfahren. Man kann mehrere Male mitfahren mit einer Einsatzkarte im Inland. Das macht immer wieder Spaß hier. Fahren Sie unsere Besucher. Es ist immer wieder toll im Rotor. Weil man ja mehrere mitfahren kann im Inland. Da kann man ja mitfahren. Ja, geht ja langsam los. Oh, ja, ja. Das ist der Original-Rotor. Thank you. Stunden in der ausgepeitschten Seefahrt. Für die sechs Seefahrten überlebten. Fünf blieben der Seefahrt treu. Sie wurden Kapitäne. Und nur einer von den Überlebenden blieb für immer an Land. Weiter sehen Sie aus der Seeflotte des Admiral North Nelson die Victory, die die Weltmacht Großbritanniens auf dem Meer besiegelte. Sie sehen die Schlacht von Trafalgar, bei der Admiral North Nelson den Tod fand. Ferner sehen Sie in der zweiten Abteilung Anschauungsmaterialien und Kuriositäten. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Sie hier keinerlei Spiegelung oder Täuschung erwarten. Alle ausgestellten Gegenstände sind Originale oder Reproduktionen. Weiterhin wohl die interessanteste Abteilung von Schuhen und Gruppenlaufen besucht, unser Raritätenkabinett. Sie sehen das Kind einer 16-jährigen Mutter. Das Kind wurde mit zwei Köpfen und drei Wirbelsäulen geboren. Weiter im Raritätenkabinett ein Huhn mit vier Beinen. Ein Schwein mit menschenähnlichem Kopf. Ein Schwein mit fünf Beinen und vieles andere mehr. Zum Beispiel eine der wohl größten Launen der Natur, die siamesischen Zwillinge Lottie und Rosemarie. Kopf an Kopf zusammengewachsen, können Sie sie in ihrem Bettchen betrachten. Außerdem eine altägyptische Mumie, ca. 4000 Jahre alt. Betrachten Sie in unser Panoptikum Madame Tussauds, die Begründerin des weltberühmten Londoner Panoptikums, sowie berühmte Personen aus Politik, Wissenschaft und Weltgeschichte. Unter anderem auch den Kriegsverbrecher Eichmann und den Massenmörder Hamann. In unserer Folterkammer erwarten Sie kaum vorstellbare Grausamkeiten, die hier mit Worten nicht zu schildern sind. Doch sehen Sie selbst, die Reproduktion der Guillotine in Aktion, das Abhacken einer Hand eines Diebes, Daumenschrauben und so weiter und andere Marterwerkzeuge. Ein Besuch in unsere Panoptikum lohnt sich immer. Wir haben laufend Einlass. Verehrte Besucher, wir möchten Sie einladen zu einem Besuch in unserem Panoptikum und Schiffsmuseum. In der ersten Abteilung sehen Sie das Schiff, das eine ganze Nation erschüttert. Vor 20 Jahren versank der Stolz der deutschen Handelsmarine, die Pamir, mit 86 Mann an Bord in einem tropischen Wirbelsturm. 80 Seeleute ertranken in der aufgepeitschten See. Nur die sechs härtesten überlebten. Fünf blieben der Seefahrt treu. Sie wurden Kapitäne und nur einer von den Überlebenden blieb für immer an Land. Weiter sehen Sie aus der Seeflotte des Admiral North Nelson die Victory, die die Weltmacht Großbritanniens auf dem Meer besiegelte. Sie sehen die Schlacht von Trafalgar, bei der Admiral North Nelson den Tod fand. Ferner sehen Sie in der zweiten Abteilung Anschauungsmaterialien und Kuriositäten. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Sie hier keinerlei Spiegelung oder Täuschung erwarten. Alle ausgestellten Gegenstände sind Originale oder Reproduktionen. Weiterhin wurde die interessanteste Abteilung von Schülern und Städten auf diesem Weg in der Raumfläche. Das Kind wurde mit zwei Köpfen und drei Wirbelsäulen geboren. Weiter im Raritätenkabinett ein Huhn mit vier Beinen. Ein Schwein mit menschenähnlichem Kopf. Ein Schwein mit fünf Beinen und vier Beinen. Zum Beispiel eine der Rekunden bei den Männern vier, die sehr wichtig sind für die anderen Kinder. Schon zu Ende? Ja, Christoph! Nö, aber gleich zu Ende.